A12. Hören Sie das Ende des Telefongesprächs und vergleichen Sie. Verzeihung, nach A? Doppel-N am Ende. Ah ja, Sie wünschen Frau Dannemann? Ich möchte 2 Doppelzimmer für eine Woche vom reservieren. Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Für eine Woche vom 12. bis 18. Juli. Für Sie und... Wir sind 4 Personen. 2 Doppelzimmer bitte. Kann ich Ihre Telefonnummer haben? Ich rufe aus Deutschland an. Die Vorwahl ist 0049, dann 30 für Berlin und dann die Rufnummer 823-3560. Ich wiederhole. 0049-30-82-3-3569. Nein, 3560. Und Fax 3561. 823-3560. Fax 61. 2 Doppelzimmer vom 12. bis 18. Juli. Ich danke für den Anruf. A13. Hören Sie noch einmal und notieren Sie die Reservierung. Verzeihung, nach A? Doppel-N am Ende. Ah ja, Sie wünschen Frau Dannemann? Ich möchte 2 Doppelzimmer für eine Woche vom reservieren. Entschuldigung, können Sie das bitte wiederholen? Für eine Woche vom 12. bis 18. Juli. Für Sie und... Wir sind 4 Personen. 2 Doppelzimmer bitte. Kann ich Ihre Telefonnummer haben? Ich rufe aus Deutschland an. Die Vorwahl ist 0049, dann 30 für Berlin und dann die Rufnummer 823-3560. Ich wiederhole. 0049-30-82-3-3569. Nein, 3560. Und Fax 3561. 823-3560. Fax 61. 2 Doppelzimmer vom 12. bis 18. Juli. Ich danke für den Anruf.